Das Monument der Harmonie, Hörspiel von Jörg von Liebenfels, Regie Andreas Weber-Schäfer. Ich möchte einen Hund. Was ist los? Ich sagte, ich möchte einen Hund. Einen Hund? Ich wünsche mir nicht so sehr auf der Welt wie einen Hund. Aber wir leben 49 Meter unter dem Meeresspiegel, Speaker. Es ist bekannt, dass auch Tiere in einer Atmosphäre aus Helium und Sauerstoff leben können. Du hast einen dressierten Delfin mit Lebensretterdiplom. Ich möchte aber einen Hund. In Trident Village gibt es keine Tiere. Es hat sie nie gegeben und es wird sie auch nie. Ich denke, wir leben in der Zentraleinheit der unbegrenzten Möglichkeiten. In erster Linie leben wir hier im Monument. Weißt du, er braucht gar nicht groß zu sein. Mir genügt so ein kleiner, so ein ulkiger, wie er bei den Olympischen Spielen in Munich ihm als Maskotte gedient hat. Sekunde. Die Olympischen Spiele in, es heißt immer noch München, fanden vor 36 Jahren statt. Und du bist 16, Speaker. Außerdem heißt es nicht Maskotte, sondern Maskottchen. Verniedlichungen und Diminutivwendungen sind uraltmodisch. Von mir aus kannst du auch Maskotte sagen. Aber das habe ich doch gerade getan. Sind deine Logikelektroden beschlagen? Du solltest dich mir gegenüber einer anderen Frequenz bedienen. Leidest du an Autoritätsproblematik? Streichen wir das. Wie kommst du überhaupt auf den Hund? Sekunde. Auf den Hund kommen, für absinken, zugrunde gehen. Nicht mehr gebräuchlich. Beispiel für unlogische Sprachauswüchse im 20. Jahrhundert. So lautet die Auskunft des elektronischen Lexikons. Und das hat bekanntlich immer recht. Erbitte Neuformulierung. Wer löste bei dir den Denkanstoß in Richtung Hund aus? Das weiß ich nicht mehr. Erinnerung gelöscht. Aber so ein gewöhnlicher Hund ist etwas absolut Ungewöhnliches. Geradezu Abstruses. Die Idee aktivierte sich kurzfristig. Der Wunsch manifestierte sich maximal. Dann war dein Fantasieaktivator zu hoch eingestellt. Der rote Bereich ist tabu. Du musst korrekt auf die Skala achten. Mein Fantasieaktivator stand auf normal. Trotzdem ankerte mein Wunsch. Ich wünsche mir nicht so sehr wie einen Hund. Dann muss es sich um einen Schaltimpulsfehler in deinem Trident-System handeln. Also, heute bist du für Astrophysik programmiert. Speaker, Fixstern im Sternbild der Jungfrau, Leuchtquotient 1,00, Farbe weiß. Erzähl zu den 20 hellsten Fixsternen, die wir kennen. Ich habe noch nie einen Stern richtig gesehen. Du siehst ihn auf dem Monitor deiner Lernmaschine in Teleskopvergrößerung um vieles deutlicher. Ich möchte aber den Himmel einmal in Natura sehen. Du beunruhigst mich, Speaker. In dem totalen Miteinander, das unser Ordnungsprinzip darstellt, ist für solche Individualismen kein Platz. Das weißt du doch ganz genau. Ich möchte nur ein einziges Mal den Himmel sehen. Nur eine Nacht lang. Aber du hast doch den Himmel in Natura gesehen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Weil du damals noch ein Kind warst. Ich weiß, dass ich oben geboren bin. Das vergesse ich nicht. Nie. Geboren bin ich oben. Aber jetzt ist unsere Welt hier unten. Hier im Monument stehen wir in der vollen Bewährung des neuen Harmoniemodells. Achtung, Achtung! Hier spricht die Zentrale. Ihr großer Betreuer, Außenboot U28, bitte melden. Hier spricht Pevi, Partner. Alle Versorgungssysteme in U28 funktionieren normal. Perfekt. Wir haben eine Gruppe ausländischer Wissenschaftler in der Hauptzentrale. Machen Sie Ihr Spiel. Simulieren Sie akustischen Informationsaufriss über Trident Village. Simulation läuft. Beamtenhalt. Hier spricht K. wie Krabbe von U33. Bitte mich einschleusen zu dürfen. Willkommen in unserem Luxusbungalow. Einstiegsschleuse ist geflutet. Feuchtigkeitsabsorber auf voller Kraft. Hallo, Krabbe. Hallo, Speaker. Hallo, Partner. Alles voll vitalisiert? P wie positiv. Wisst ihr schon das Zeitletzte? Die Müllmafia hat sich mit den Industrieabfalldeponierern in der submarinen Verschluckungszone ein erbittertes Match geliefert. In 5400 Meter Tiefe. Die Roboterleichen der Teleoperatoren repräsentieren einen Sachwert, der in die Millionen geht. Das musst du mir genauer erklären. Ganz einfach. Der Rückführungsprozess des Industrieabfalls hat eine Abfallindustrie nötig gemacht. In den sogenannten Tiefseegräben wird die Erdkruste an bestimmten Stoßstellen in den Erdmantel hineingezogen. Diese Senkungsvorgänge benutzt man, um den abgesenkten Schwermüll mitverschlucken zu lassen. Ebenso einfach wie genial. Die Müllbeseitigung ist das Geschäft des 21. Jahrhunderts. Der Kampf um das Deponierungsmonopol strebt seinem Höhepunkt zu. Irritiere ich euch? Ihr seid zielprogrammiert. Erstellen Informationsaufriss über Trident Village. Integrier dich als Kooperator. Ja. Simulation läuft. Der großen Betreuung. Sollnorm erfüllt. Korrigiere. Sollnorm überschritten. Das bedeutet eine zusätzliche Atemeinheit für uns drei. Verbrauchte Einheiten können jederzeit durch erhöhte Experimentierwilligkeit ergänzt werden. Erbitte Bestätigung. Habe verstanden. Bitte mich in apparatives Medizinallabor eingliedern zu dürfen. Streber. Psst. Endlich allein. Nostalgische Formulierung. Vorsicht, Krabbe. Angstherz. Irrtum. Pulsfrequenz nochmal. Du wolltest mir doch eins von den neuesten Bildungscomics mitbringen. Pech. Der Nachschub klappt nicht richtig. Die neuen Hefte sind nämlich mikrobiologisch beschichtet und voll wasserlöslich. Dann reaktivieren sie sich ja im Meerwasser als Phytoplanktondünger. Ja, was wiederum der Sauerstoffanreicherung dient. Super funktionell. Du, stell dir vor, Speaker, früher, ja, da soll es Bibliotheken gegeben haben. Was für Theken? Häuser. Häuser mit Regalwänden voller Bücher. Vom Boden bis zur Decke. Kleinere Regale waren sogar in Privatwohnungen erlaubt. Da streiken meine Synapsen. Hatten die früher so viel Platz zu vergeuden? Frag den Informator. Frage eingegeben. Bibliotheken. Langzeitnegativfolge nach Erfindung von Buchdruckerkunst. Fortschritt. Die Fossilform des Buches ist tot. In unseren U-Boot-Bungalows wäre für Bücher auch gar kein Platz. Wir Trident-Bewohner leben nicht mehr vergangenheitsbezogen, sondern gegenwartsaktiv und zukunftsorientiert. Du bist ein thesenfolgsames Mädchenspeaker. Dein Grinsen kannst du dir sparen. Das war doch bloß als Plus-Pliment gemeint. Du bist ein Silbensprudler, Krabbe. Du machst dir wohl nicht viel aus der sogenannten Vergangenheit. Die Vergangenheit ist von übel, heißt es doch. Da machst du dir also auch nichts aus den kleinen roten Kapseln? Meinst du die synthetischen Erinnerungswecker? Ja, exakt. Oh, ich habe noch eine ganze Wochenration davon übrig. Ich integriere mich lieber ins Nervenfaser-TV. Ich kenne jemanden, der ist süchtig. Nach den roten Pillen. Süchtig? Aha. Erinnerungssüchtig. Seit der Herstellung künstlicher Gedächtnismoleküle liegt das Angebot jüngstzeitlich bei etwa 1000 unterschiedlichen Erinnerungswerten. Damit können wir uns konventionelle Elementarerfahrungen ersparen. Der Vorteil liegt im Schnelltransfer sowie in der Verschleißminderung menschlichen Materials. Klar? Fallen Erinnerungen an etwas, das man selbst nie erlebt hat, unter Fiktion oder Realität? Der Erfahrungswert mag maximal sein. Du, ich mach dir ein Angebot. Du überlässt mir deine kleinen roten Kapseln und ich schenke dir dafür die neueste Tonlinse. Find ich wogig von dir, stimme zu. Nach dem Abspielen kannst du sie als Anhänger an deinem Sammelarmband tragen. Vor 25 Jahren war so eine Tonlinse mindestens 100 Mal so groß und hieß Schallplatte. Schallplatte? Mhm. Plattschalle. Hier sind die Pillen. Schon gut, muss ja nicht jeder mitkriegen. Hören wir uns die Tonlinse gleich an? Aha. Ich schalte den Tonverstärker zu, dann kommen wenigstens alle in den Genuss der Beschallung. Aufgepasst. Es folgt Krabbes Lieblingsaufnahme. Alltagsgeräusche von 1978. Da ist noch Leben drin. Die haben es gut. Eins der wenigen Beispiele von positiv Vergangenheit. Das ist Musik. Echte Musik. Lebensmusik. Atemmusik. Atemintensive Musik. Atmosphärenmusik. Warum schaltest du es ab? Es irritiert mich. Du meinst, es macht dich irre? Nein, es intensiviert etwas in mir. Was? Sag schon. Meinst du Sehnsucht? Nein. Sehnsucht. Sehnsucht nach oben. Klemmen deine Synapsen? Du riskierst eine Negativmarkierung in deinem Live-Pass. Und du? Was ich? Du hast dir einen Hund gewünscht. Einen Hund! Woher weißt du das? Du kamst erst später in U28. Dein lieber Enzympartner hat es als Blitzwarnmeldung an alle Boote gegeben. Er hat nur verantwortungswürdig gehandelt. Hab keine Angst. Wer wagt, gewinnt. Fehlinformation. Wer wagt, ist verloren. Du tickst nicht richtig. Nur voll integriertes Verhalten erbringt automatische Punktegutschrift. Wieso wollte ich plötzlich einen Hund? Frag doch den großen Betreuer direkt. Lass uns lieber umschalten. Worauf? Sag mal, Krabbe, findest du mich eigentlich hübsch? Gib mir deine Hand, Speaker. Kein Mädchen im Monument hat so zarte Schwimmhäute zwischen den Fingern wie du. Und du hast die ausdrucksvollsten Kugelaugen von allen Jungs hier unten. Die von oben kennen wir ja nicht mehr. Siehst du? Jetzt sprichst du schon wieder von oben. Nein! Hör auf! Aufhören bitte! Ich mache mich jetzt besser auf die Flossen. Kommst du heute nochmal? Das liegt im Möglichkeitsbereich. Du kannst uns ja für die Kopulationszelle voranmelden. Wird gespeichert. Krabbe an Kommandostand. Bitte mich ausschleusen zu dürfen. Und nun sind wir auf der Frequenz von Luna News. Report vom Mond. Mondreporter im Schnittpunkt der Neuigkeiten. In unserer Direktübertragung per Syndrom-Satellitenkette berichten wir heute über die erste Lunar Rover Geländerallye. Die von den interplanetarischen Verkehrsbetrieben ausgerichtete Kratersternfahrt für geländegängige Sonnenbatteriewagen steht unter dem Patronat von Altastronaut RF Victory. In Doppelreihen vierfach gestaffelt ducken sich die noch unbemannten Boliden hinter die Startlinie. Über die Startfolge entschied das Los. Handelt es sich doch hier vor allem um eine Geschicklichkeitswertung und nicht um ein Geschwindigkeitsrennen im globalen Sinn. Die Fahrer in ihren alubedampften Raumanzügen, auch zwei goldgleißende Kombinationen sind darunter, die von den beiden Teilnehmerinnen getragen werden, die Fahrer haben hinter der Grenzlinie Aufstellung genommen. Und da hebt R. Victory, der imponierende Greis, der einst als erster Mensch einen Fuß auf die Venus gesetzt hat, seinen Arm. Die Spannung steigt auf den positiven Gefrierpunkt. Nun senkt sich das Startsymbol. Das Zeichen zum fliegenden Start ist gegeben. In komischen Känguru-Sätzen sprinten die Piloten voran. Vielleicht haben Sie, die Sie uns jetzt zuhören, schon einmal das Datenbild dieses seltenen Beuteltieres elektronisch observiert, das heutzutage so gut wie ausgestorben nur noch in Einzelexemplaren in besonderen Zoo-Reservaten vegetiert. Doch zurück zur Rallye. Die ersten Fahrer schwingen sich in ihre Rastersitze und ab geht die Tour hinaus auf die abgesteckte Slalomstrecke. Die weithin reflektierenden Markierungswimpel stehen infolge der hier herrschenden Atmosphärelosigkeit reglos in ihren Spannern. Und da verschwindet auch schon das erste Fahrzeug hinter dem steilen Kraterrand. Was Sie jetzt hören, meine lieben Zuhörerinnen und Hörer, ist ein akustisches Warnsignal. Der Zeiger für das Lebenserhaltungssystem in meinem Druckanzug sinkt dem Warnbereich entgegen. Zu viele Energien sind verbraucht. Doch kein Grund zur Panik. Ohne Übertreibung lässt sich schon gegenwärtig sagen, die Zeit ist nahe, wo sich unser Erdverband zum modernsten Freizeitzentrum, zum universellen Lunapark im Uraltsinn des Wortes wandeln wird. Für Sie, für uns alle. Zum Abschluss noch die Worte eines Planetenbummlers neben mir. Bitte schalten Sie Ihren Raumhelm auf Sendung und sagen Sie uns kurz Ihre Eindrücke. Ja, Eindrücke. Also, wegen den relativ hohen Transportgebühren ist so eine Mondkrater-Querfeldein-Dings da halt leider noch kein echter Volkssport, nicht? Aber die neuen Plasmaraketen, die stehen ja schon auf ihren Erprobungsrampen und den vierten Aggregatzustand der Materie, wie man so schön sagt. Sie meinen den Plasmaantrieb? Ja, genau der. Dem gehört ganz eindeutig die Zukunft, ne? Doch weiß ich nichts. Ich bin ja jetzt schon zum fünften Mal zum Wochenende herum und... Und was ist für Sie das Schönste auf dem Mond? Ja, mei. Das Schönste auf dem Mond, das ist halt doch der Blick auf unsere Erde. Da weiß man, was man hat. Und damit gebe ich zurück in die Sendezentrale im alten Raumschiffbahnhof. Interstellaris, bitte melden. Möchtest du auf den Mond? Weil ich den Himmel sehen wollte und die Sterne? Ich musste es melden, auch die Sache mit dem Hund, Speaker. Das ist dein Recht. Und meine Pflicht. Ich muss dir auch etwas melden. Deine Stirnelektroden sind angelaufen. Du solltest deine Dreizackantenne besser pflegen. Sieh an, Frau Saubermann. Bist du völlig oxidiert? Was soll dieser Unsinn? Wie kannst du mich mit Mann anreden? Das sollte ein Witz sein. Humor ist nicht fortschrittsaktiv. Ich frage den Informator. Frau Saubermann, nostalgischer, aus der alten Werbungssprache stammender Begriff für Putzteufel. Gleich, anfallartiges, aber nicht virulentes Säuberungsfieber. In ironischer Literatur aus dem früheren Schwaben. Mussten Sie sich früher etwa selber waschen? Unsere vitaminaktiven Duschmaschinen mit Infrarotzellen gab es damals noch nicht. Müssen die primitiv gelebt haben. Kommst du mit? Ich will zum Palast der Haie schwimmen. Du meinst zum Sozialfriedhof? Ach, das schaudert mich immer. Aber weshalb denn? Die Riesenhaie schwimmen ausbruchsicher in ihrem Stahlgitterareal mit elektronischer Doppelbarriere. Willst du zusehen, wie sie unsere Toten fressen? Es ist nicht alle Tage Befütterung. Ich finde den Anblick qualig. Die Tiere leisten schnelle und saubere Arbeit. Sie sind Asse im Kampf gegen die Unterwasserverschmutzung. Tod kommt von total, total funktionslos. Die Rückführung auf den Punkt Null entspricht dem Kreislauf aller biologischen Prozesse. Im vorigen Jahrhundert sollen die Menschen gesagt haben, time is money. Heute weiß jedes Kind, dass es time is death heißen muss. Ich will trotzdem nicht in einem Haifischmagen enden. Sentimentalitäten sind im dritten Jahrtausend verpönt. Sich oben begraben oder verbrennen zu lassen, steht nur einigen Wissenschaftlern und den Bonzen zu. Oder willst du in die biologische Düngefabrik kommen? Dazu hätte ich keine Lust. Jetzt bist du sentimental. Du spürst doch dann von alledem nichts mehr. Ich werde so viele Pluspunkte sammeln, dass ich mich im neuen Tiefkühlverfahren dezimieren lassen darf. Da verschwende ich so wenig Platz wie eine kleine Streudose voll synthetischen Proteins. Hoffentlich verwechselt dich niemand mit Algenwürze. Du bist ganz schön brackig heute. Wollen wir zusammen eine Plusphase aktivieren? Die Kopulationszelle ist zurzeit besetzt. Und du wolltest doch zum Palast der Haifische. Es gibt direkte People Mover dorthin. Boxst du mit deinen Delfinen? Nur wenn du das Trainingsprogramm mit ihm absolvierst. Na klar, ich jage ihn durch den Lumineszenzkanal. Da gibt's keine Unterwasserampeln. Und hell ist dort auch. Außerdem kostet sich kein Versorgungspunkt. Danke, Speaker. Du weißt, ich bin dein Enzymbruder. Ich weiß. Im totalen Miteinander liegt die Harmonie. Rufe Zentrale. Hier meldet sich die mobile TÜV-Basis Aquacontainer römisch 1. Lichtwurfoptik eingeschaltet. Stabilisierungsausleger ausgefahren. Integriere Gerätesektion an Eigenversorgung. Heißt das, dass der große Betreuer uns momentan weder akustisch noch audiovisuell rückkoppeln kann? Für die Dauer der Untersuchung sind wir autonom. Aha. Der Elektrodentest zeigt nur im freien Spannungsfeld präzise Ergebnisse. Phasenverschiebungen können wir uns nicht leisten. Darum befinden wir uns in einer Art Faradayschem Käfig. Eine spezielle Rückstrompolsterung schirmt uns von allen Außenfrequenzen und Irritationsströmen ab. Aha, ja. Hier. Von meiner Ration. Habe ich dir mitgebracht. Ein Erinnerungswecker? Und du machst dir mehr daraus als ich. Für mich wird so ein Trip in die Vergangenheit meistens zum Horrortrip. Die Vergangenheit ist dazu da, dass man aus ihren Fehlern lernt. Mir reicht die Interaktion mit meiner Lärmmaschine. Jedenfalls danke für die rote Pille. Bitte sehr. Zur Sache. Es geht darum, aus deinen Aktionen und Reaktionswerten ein Charakterdiagramm zu erstellen, das dem neuesten Stand entspricht. Als Beurteilungsgrundlage für meine weitere Mutationsbeschleunigung, ja, ich verstehe. Als Elektrodenphysiologe obliegt mir, wie schon der Name sagt, die Kontrolle aller elektrodenangereicherten Organe. Beginnen wir mit dem Kopf. Ja. Wie bist du in Logogriffistik? Im Verbund der technischen Überwachungsverpflichtung verlange ich vorab eine Vollmacht für den Vorsorgeverfügungsvermerk. Verständlicher Vorschlag. Vermindert sich das Verständnis, wenn ich dem Überwachungsverantwortlichen mittels Verweigerungsverfahren mein Vorbehaltsvotum versichere? Dieses vermeidbare Vorkommnis wäre ein vernunftwidriger Vertrauensbruch gegen die Verwaltung der Versuchsanstalt, der mit einem vehementen Verhaltensverweis versehen werden würde. Wäre eine vorübergehende Verwahrlosung, vermutlich sogar Vertierung, als vorbeugende Verwarnung vermeidbar? Wenig wahrscheinlich. Versklavungsversuche verhindern vollkommenes Vertrauen. Stopp. Dein Wortbildungsvermögen funktioniert reaktionsschnell, aber... Entspreche ich nicht der Norm? Deine logischen Schlussfolgerungen scheinen Irritationen unterworfen. Vermag Vorwurf nicht zu verarbeiten. Dann muss ich dein gesamtes Trident-Antennensystem durchschicken. Wie lautet das Synonym für Trident? Konstatiere vermindertes Merkplateau. Trident heißt Dreizack. Der dreizackige Fischbär des Neptun oder Poseidon. Erinnerung verdichtet. Miniatur-Dreizack ist mir, seit ich denken kann, in den Schädel gepflanzt. Nicht seit du denken kannst, sondern damit du weisungsgerecht denken kannst, mutationsgerecht. Dabei handelt es sich um ein wahres Wunderwerk der Physikalmedizin. Dieses Hochleistungsumformer-Relais ist ein echter Segen für uns alle. Warum hast du denn keine solche Antenne im Schädel? Ich meinte, dass es ein Segen für euch alle ist. Setze fort. Die Boote der Trident-Klasse stellten vor 30 Jahren die ersten Unterwasserkreuzer mit interkontinentaler Waffenreichweite dar. Damals zielte die Bezeichnung Trident auf die atomaren Mehrfachsprengköpfe, die jede dieser 24 Offensivraketen tragen konnten. Langsam. Folglich lagerten in den Nutzlastbuchten eines jeden Bootes damals 24 Raketen. Komisch. Komisch ist ein unzeitgemäßer und zu vermeidender Destruktivbegriff. Jetzt leben in jedem Bootskörper 24 Lifepass-Eigner. 24 Menschen im Austausch gegen 24 Raketen. Ein leuchtendes Beispiel für unsere Fortschrittsstabilisierung. Die Abschreckungsflotte im internationalen Rüstungsschach ist als friedliche Unterwassersiedlung benutzt. Du redest schon wieder Informator. Können Menschen auch zu Waffen werden? Das fällt nicht in meinen Zuständigkeitsbereich. Wieso? Das ist doch eine logische Frage. Ich wiederhole. Können Menschen Waffen ersetzen? Im Kampf um die Freiheit ist das vorgekommen. Was ist denn Freiheit? Leite die Frage an Bordinformator weiter. Attestiere Ablehnung. Steht mit technischer Überwachung nicht in notwendigem Zusammenhang. Bestehe auf Information. Erste Warnung. Beantwortung der Frage ist mit Negativmarkierung in Ihrem Lebenspass gekoppelt. Nehme Negativmarkierung an. Du unterliegst einem Fehlimpulskrabbel. Was ist Freiheit? Unterscheide zwischen positiver und negativer Freiheit. Positive Freiheit gleich die Freiheit, die die Gesellschaft erlernen muss, um überleben zu können. Negative Freiheit gleich Abwesenheit von Zwang. Drittens, auch Uraltbegriff der dialektischen Losophie. Korrigiere, Philosophie. Weshalb wird Wahrheitsfindung für Freiheitsbegriff bestraft? Gib dich zufrieden, Krabbe. Herr, bitte Information. Grund für Negativmarkierung ist Schutzmaßnahme. Schutz vor was? Oder wogegen? Schutzmaßnahme zu Ihrer eigenen Persönlichkeitsstabilisierung. Aha. Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Die Informationsauslese dient dem allgemeinen Angstabbau. Krabbe an Bordinformator. Ist Schutzmaßnahme gleichzusetzen mit Zensur? Eine Zensur findet nicht statt. Eine Zensur findet nicht statt. Eine Zensur findet nicht statt. Zensur findet nicht statt. Eine Zensur findet nicht. Schluss! Bevor er einen Elektrodenzusammenbruch bekommt. Jetzt würde mich nur noch interessieren, was passiert, wenn ich nach der Wahrheit frage. Dann wäre dir die zweite Negativmarkierung sicher. Wenn du weiter so auffällst, zwingst du mich zu einem stereotaktischen Hirneingriff. Dann verzichte ich auf die Wahrheitsdefinition. Gestehe Impulsfehler ein. Es lebe die Harmonienarkose. Das klingt schon besser. Oh, du großer Neptun. Wovor erschrickst du? Ich habe alle Antworten mit angehört. Warum haben Sie mir keine Negativmarkierung angedroht? Vielleicht hatte ich Draco vergessen. Der große Betreuer vergisst keinen. Weder hier unten noch oben. Der Informator hat bestimmt eine Antwort auf seinen Magnetspulen. Vielleicht habe ich gar kein Recht auf eine stichhaltige Antwort. Du? Du, der große Spezialist? Der autonome Elektrodenphysiologe, glaubst du im Ernst, dass er kein Recht auf eine Antwort hat? Das blockiert mich. Aber vielleicht hast du eben jetzt ganz unbewusst die ganze Wahrheit ausgesprochen. Vielleicht bleiben sie uns immer die Antwort schuldig. Vielleicht haben sie uns schon immer mit nackten Definitionen abgespeist. Und genauso wird uns der große Betreuer die große Verheißung schuldig bleiben. Meine Logikelektroden haben nie besser funktioniert. Ahnst du, wie die richtige Formel lautet? Verheißung, Verblendung, Verblödung. Ich darf das nicht hören. Ich will das nicht hören. Bei dir ist wohl ein Transformator durchgebrannt. Du bist negativ verseucht, Krabbe. Ich will mich nicht bei dir anstecken. Aber du bist bereits krank. Erinnerungssüchtig. Erinnerungskrank. Du schnüffelst doch so gerne in der Vergangenheit herum. Mit dem Fahrstuhl in die Römerzeit, hieß es vor einem halben Jahrhundert. Unsere synthetischen Erinnerungswecker besorgen das in Sekundenbruchteilen. Ja. Schau, was ich dir mitgebracht habe. Eine ganze Box voller kleiner, roter Kapseln. Die ganze Box? Voll bis oben hin. 3 Monatsrationen. Oben halten sie uns ziemlich knapp damit. Oben seid ihr auch genügend Umweltreizen ausgesetzt. Aber wir hier unten... Du weißt, dass es keine Währung gibt, mit der ich dich bezahlen könnte. Tauschen, lautet die raumsparende Devise. Ja, ein Liebesdienst gegen den anderen. Du brauchst mir nur zu zeigen, wie ich die Impulskapsel von meiner Dreizack-Antenne fräsen kann, ohne dabei draufzugehen. Dann gehören die Pleasure Pills dir. Du willst die Impulskapsel loswerden? Das wäre Selbstverstümmelung. Oder ein Schritt zur Selbstverantwortung. Pure Selbstüberschätzung. Reine Selbsthilfe. Selbstaufgabe. Selbstverwirklichung. Selbstbesessenheit. Irrtum. Selbsterhaltung. Und der Selbsterhaltungstrieb ist immer noch der elementarste. Hör doch. Rasseln die Pillen nicht verheißungsvoll? Klingt das für deine Ohren nicht wie Sirenenmusik? Wie wäre es mit einem Blitzrutsch in die Neuantike von 1945? Ohne archäologische Ausgrabungen zielt sie zur umfangreichsten Trümmerepoche unseres Altjahrhunderts. Oder willst du lieber Augenzeuge einer Neutronenbombenexplosion sein? Du könntest auch mit einer Frittät an Sirtaki tanzen. Oder den Wiener Opernball beglotzen, wo sich alle Herren als Pinguine verkleiden. Mich wundert aber nur, dass viele von den Tänzerinnen schon damals Antennen auf dem Kopf getragen haben. So rundum Antennen. Das waren keine Antennen, das waren Diademe, Schmuckstücke. Alte, verrückte Welt. Die einzigen Gedächtnismoleküle, die ich mir noch einmal intuieren werde, sind die von Ben Hur, von dem Wagenrennen in Holland. Hollywood. Ja, und die Meisterschaft der Drachenflieger. Die dürfen sich einfach Flügel greifen und baden sich in der Luft. Dem kostbarsten, was es für uns gibt. Aber da kriege ich vor Lufthunger wieder meine Atemneurose. Kannst du widerstehen? Ich will die Pillen haben. Erst die Information. Es widerspricht aller Vernunft. 50 Trips gegen die Information, wie ich... Ich mache den Eingriff selbst. U28, bitte melden. Hier spricht Krabbe. Bitte mich an Bord einschleusen zu dürfen. Hier spricht Speaker. Warum hast du Notfrequenz bedient? Gleich spielt ja alles verrückt. Ich habe Schwierigkeiten mit Thermoelementen in meinem Druckanzug. Wir holen dich an Bord. Einstiegsschleuse geflutet. Feuchtigkeitsabsorber voller Kraft. Hallo, Krabbe. Hallo, Speaker. Ich Was ist denn los mit dir? Du siehst ja aus wie ein Schlammspringer. Sag doch gleich Wrackbarsch. Knurrhahn. In 60 Sekunden bin ich wieder voll vitalisiert. Ich gebe dir von mir eine zusätzliche Atemeinheit ab. Mm. Danke, Speaker. Bin wieder voll da. Lass uns gleich in die Kopulationszelle gehen. Wir können die uns zugeteilten Zeitimpulse auch stornieren lassen. Komm, lass uns ein bisschen fluten. Quirl doch nicht so. Du, tropf nicht so langsam. Dämpf bloß deine Membrane. Mich prickelt's eben. Komm. Gehen wir in die Kopulationszelle. Wir waren uns doch sonst immer so hautsympathisch. Während du weg warst, war ich 15 Erregungs- und 37 Wonneeinheiten lang voll Nervenphase integriert. Eine Löwenjagd in Afrika mit anschließenden Fruchtbarkeitstänzen im Schwarzen Kral. Ich bin total abgeebbt. Wir brauchen auch nicht hautaktiv zu werden. Wir können auch... Mach nicht solche Haiaugen. Aber ich muss mit dir reden, Speaker. Ich will dir etwas anvertrauen. Anvertrauen? Bitte dämpfe deine Schallwellen. Es ist ein Geheimnis, Speaker. Ein Geheimnis? Still! Die Kopulationszelle ist hier der einzige Bereich, wo uns Draco, der große Betreuer, audiovisuell nicht rückkoppeln kann. Unsere letzte Tabusphäre. Ideen hast du manchmal. Wirklich aufregend. Komm nun, vergeuden wir keine kostbaren Zeitimpulse. Komm. Meinetwegen. Wir müssen nur noch durch die Desinfektion. Oh, du lässt aber auch nichts aus. Ach du meine Güte, ein Umstand ist das. Ich find's ganz schön. Ja. Und komm schon, ist auch genug. Fertig. So, der Anodenhochspannungsgenerator läuft. Unsere Stoffwechselenergie wird gleich super sein. Speaker, ich möchte dir was sagen. Ach komm, lass uns jetzt aktiv werden. Sieht dein Overall aus. Hör zu, Speaker. Nimm wenigstens deine Kappe ab. Ich muss dir was sagen. Ich will, dass du deine Kappe abnimmst. Speaker, ich muss dir was sagen. Leidest du an Gleichgewichtsstörungen? Nein, das ist das Wasserbett. Was ist? An deiner Stirn ist Blut, gestocktes Blut. Deine Trident-Antenne. Der Mittelzacken ist abgefräst. Du hast... Jetzt kennst du mein Geheimnis. Oh, großer Betreuer, er ist defekt. Er hat sich verstümmelt. Lass den großen Betreuer aus dem Spiel. Die feinen Drähte stecken noch in meinem Gehirn. Das knochenfreundliche Gewindeventil, das sie uns nach jedem Wachstumssprung neu einpassen, sitzt noch in meiner Schädeldecke, aber die Impulskapsel ist ab. Du bist ein Sicherheitsrisiko, Krabbe. Du darfst keine Angst vor mir haben. Bitte, Speaker. Was du gemacht hast, stand schon früher unter Strafe und hieß Abtreibung. Vielleicht war das ein ähnliches Problem bei Frauen. Bei uns Männern ist es ein Eingriff für einen Elektrodenphysiologen. Ein verbotener Eingriff. Ich war auf der TÜV-Basis zur Routineüberprüfung. Dort arbeitet ein Freund von mir, obwohl er einer anderen Enzymgruppe angehört. Ich habe dir schon von ihm erzählt. Nie. Doch. Er ist der Süchtige. Verstehst du? Der Erinnerungssüchtige. Ihm habe ich die kleinen roten Kapseln gegeben. Mit deinen waren es 3-Monats-Rationen. Und dafür hat der Mann den physikalisch-technischen Eingriff bei mir vorgenommen. Zuerst dachte ich, ein Atompilz explodiert hinter meiner Stirn. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich wieder zu mir kam, Speaker, da war mir, als ob ich von wer weiß woher zurückgefunden hätte. In eine Ebene, die einmal meine Heimat war. Heimat? Ist das ein Ulkwort? Habe ich noch nie gehört. Ich bin unterwegs zu mir selbst, Speaker. Krabbe, ich muss dich der Zentrale melden. Das ist nicht dein eigener Wille. Es ist Vorschrift. Aber das sagst du nur, weil du manipuliert bist. Der Mann vom technischen Überwachungsdienst hat mich auch nicht gemeldet. Weil er sich mitschuldig gemacht hat, weil er Angst hat. Von allen Enzymschwestern bin ich zu dir gekommen, Speaker. Du warst das einzige Zielobjekt für mein Geheimnis. Weshalb exakt ich? Weil du auch den Himmel sehen willst. Und die Sterne. Einen ganzen Tag lang. Eine ganze Nacht. Das klingt lyrisch. Lyrik ist verboten. Du wolltest sogar einen Hund. Das ist auch verboten. Trotzdem wolltest du so ein Tier. Du bist etwas Außergewöhnliches, Speaker. Du stehst über der Durchschnittsnorm. Ich habe mich damit bereits verdächtig gemacht. Minus mal Minus gibt Plus. Du und ich, wir könnten... Weißt du, was ich vorhabe? Ich werde auftauchen. Das kannst du nicht. Die Schutznetze über uns lassen niemanden an die Oberfläche. Die Zuchteigenteppiche würden dich ersticken. Ich werde zur freien Fahrrinne tauchen. Dort würdest du vom Fanggürtel der fleischfressenden Pflanzen erwürgt werden, falls dich nicht schon vorher einer von den radargesteuerten Killerwalen abfängt. Aber ich will doch nur einmal, ein einziges Mal, echte Luft atmen. Freie Luft. Deine Lungen würden dabei zerplatzen. Wer schon so lange das Kunstgemisch inhaliert hat wie wir, für den bedeutet die Rückkehr in die freie Atmosphäre den Tod. Ich werde es versuchen. Wer den Draufgänger spielt, geht drauf, lautet die psychomathematische Formel. Die Bunsen haben uns in die Tiefe verbannt, damit sie oben noch mehr Freiraum haben. Sie haben uns nicht verbannt, sie haben uns auserwählt. Wir sind das neue, katastrophensichere Harmoniemodell. Du verlässt den Boden der Realität, Krabbel. Ich bin unterwegs zu einer neuen Realität. Ich werde lernen, wieder selbstständig zu denken. Aber wozu? Wir haben im Monument doch alles, was wir brauchen. Der große Betreuer hat uns mit den abgesenkten Atom-U-Booten ein Milliardenvermögen überantwortet. Sie haben uns in die Boote gezwungen. Wir leben in Wracks. In Luxussärgen. Ich lebe in Trident Village. Ich schlafe in der Schlafmaschine. Ich lerne in der Lernmaschine. Ich kopuliere in der Kopulationszelle. Ich beziehe meine Umwelterlebnisse aus dem Televisionsnetz. Großartig. Der Informator informiert dich. Das elektronische Lexikon korrigiert dich. Der Zentralcomputer kontrolliert dich und der große Betreuer manipuliert dich. Ich bin geborgen im totalen Miteinander. Ich bin frei. Großer Betreuer, der du bist, allgegenwärtig über dem Wasser, wie auch hier auf dem Meeresboden. Zukomme uns deine Energie und Weisheit. Dein Wille sei unser Wille. Unsere täglichen Minimine gib uns heute. Erhalte uns den Fetisch des Fortschritts, führe uns in die große Verheißung und erlöse uns vom Übel der Vergangenheit. Dein Zwangsgebet tangiert mich nicht mehr. Du winselst, unsere tägliche Minimine gib uns heute. Weißt du, warum sie uns damit vollstopfen? Damit wir zwergwüchsig bleiben. Damit uns die engen U-Boot-Wracks wie weiträumige Villen erscheinen. Damit wir der neuen ökologischen Sparformel entsprechen, dem Anpassungsideal. Dein Denken ist deformiert, Krabbe. Ich höre dir nicht mehr zu. Sie haben uns an Fantasieaktivatoren gekoppelt, um unser gesundes Vorstellungsvermögen zu deformieren. Sie haben uns in ihrem unmenschlichen humanen Modell zu halbsynthetischen Marionetten gemacht. Ich kann dir endlich sagen, warum es in ganz Trident Village kein einziges Tier gibt. Obwohl sich in jedem der 36 Boote eine Laboratoriumszelle befindet. Weil die Bataillone zu Tode experimentierter Rhesusaffen ausgedient haben. Weil wir jetzt an der Reihe sind. Das ganze Monument mit seinen 864 Live-Pass-Eignern. Wir sind jetzt das Versuchsobjekt Nummer 1. Du bist außer Kontrolle, Krabbe. Krabbe, du bist verrückt. Nein, im Gegenteil. Ich nähere mich endlich dem Normalen. Darum sage ich dir, dass unser Fleisch weiß ist wie Fischfleisch. Dass unsere Körpertemperatur immer weiter absinkt, weil wir uns zu Kaltblütlern wandeln. Der Amphibia-Effekt ist der Schlager unserer Generation. Chemische Hauthärte verschuppen unsere Epidermis. Unsere lidlosen Augen glotzen immer moräniger. Und bald werden unsere Ohren zu Kiembögen verkümmern. Es lebe der Fortschritt in den Rückschritt. Der Aufbruch in die Urepoche hat begonnen. Gewebe wuchern für eine bessere Zukunft. Das tut ja nicht weh. Time is death. bete um die Gnade, dass du bald verlöschen darfst. Mein kleiner, ertrunkener Fixstern. Ich werde leben. Ich bin kein Roboter. Ich bin ein... Was? Hä? Was? Siehst du, du kannst es nicht einmal aussprechen. Du willst dich opfern. Ich habe gelernt, dass Opfer sinnlos sind. Falsch, Speaker. Nur vor dem Opfer sind die Mächtigen machtlos. Nur mit den Opfern in seinen Fangarmen ist unser Betreuer, der große Krake, wehrlos. Ich habe keine Zeit mehr zu verlieren. Du wirst mich der Zentrale melden. Krabbe. Ja? Vergiss deine Tauchkappe nicht. Nein. Bitte, mich ausschleusen zu dürfen. Komm zurück, Krabbe. Hier spricht Krabbe. Hier spricht Krabbe. Speaker. Speaker, bitte melden. Speaker, bitte melden. Verdammte Antennen, die versuchen, meinen Orientierungssinn zu verwirren. Speaker, bitte melden. Sämtliche Außenbereichmonitore sind gestört, empfange nur Flimmereffekte. Ich schwimme bereits parallel zum Abwehrgürtel der fleischfressenden Pflanzen. Die wedeln so einladend mit ihren Tentakeln. Speaker ruft Krabbe. Begib dich ohne Umweg in Schutzbereich von nächstliegender Rettungsboje. Mutationsobjekt K. Wie kritisch. Krank, kontaktfeindlich. Passiert Absorberboje. Der entkommt unseren Fangarmen nicht. Schwacher Tageslichteinbruch von oben. Das Wasser um mich herum wird klarer. Die Umweltverschmutzung beginnt in unseren Gehirnen. Speaker. Weil wir vor lauter Anpassung verwesen. Wo bist du, Krabbe? Gesamte Raumbeschallung sinkt in Nullbereich ab. Elektronische Umleitimpulse bleiben wirkungslos. Großer Betreuer an Einsatzleiter. Mutationsobjekt K wird zur Disposition gestellt. Schlage Freigabe zur Befütterung vor. Vorschlag gespeichert. Krabbe, wo bist du? Empfange keinerlei Standortsignal. Steuere Rettungsboje an. Sie werden gleich Polizeitümmler auf dich hetzen. Ihre stählernen Messerringe werden dich zerstückeln, Krabbe. Bei diesem Abweichler hilft nur noch Oktobrachialgewalt. Krabbe im großen Betreuer. Krabbe im großen Betreuer. Denkversuch erfolgreich. Die große Verheißung, Verblendung, Verblödung ist entlarvt. Vom Homo Trident zum Wegwerfmenschen. Wegwerfmenschen! Wegwerfmenschen! An alle! An alle! Hier spricht der große Betreuer. Wie unser Wissenschaftszentrum soeben bekannt gibt, handelt es sich bei dem Ausbruchsversuch von K. um keine freie Willensäußerung. Die Diagnose lautet: leichte Immunisierungsphase gegenüber Anpassungsdrogen. Indikationsbeschluss: elektronischer Schnelltransfer von Aggressionshemmer werden ab sofort verdoppelt. Ich wiederhole: Aggressionshemmer werden ab sofort verdoppelt. Draco an Einsatzleiter. Jagt ihn durch die Nahrungsschleuse in den Palast der Riesenhaie. Polizeitümmler frei. Es ist eine Welt. Es ist mein freier Wille. Es ist eine Welt. Es ist mein freier Wille. Es ist mein freier Wille. Es ist mein freier Informator an großen Betreuer, Befütterung durchgeführt. Sämtliche Personaldaten aus Computerterminal löschen. Datenmaterial gelöscht, Existenzspuren getilgt. Draco an Schnelltransferüberwachung. Persönliche Erinnerungswerte an K sind in Mutationsobjekt S wie Speaker zu eliminieren. Verstanden. Großer Betreuer an Speaker. Ich höre dich, großer Betreuer. Schließen Sie Kontakt zu Gehirnstrommesser. Bin integriert. Krabbel. Gehirnstrommesser zeigt keinerlei Emotionswerte mehr an. Gedächtnismoleküle erfolgreich blockiert. Abweichende Wunschziele korrigiert. Geschafft. Informationsbeschallung in allen Bootskörpern von Trident Village kann wieder auf Empfang geschaltet werden. Achtung, Achtung! Großer Betreuer an alle. Sie hören jetzt den Witz des Tages. Sagte doch jüngst ein Enzymbruder zu seiner Enzympartnerin: Ich werde versuchen, selbstständig denken zu lernen. Selbstständig denken lernen?